Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, warum du mit einem Sprung über den Ego-Schatten die schönsten Begegnungen haben kannst. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Von Grumpy Cat und anderen Kollegen. Glück zu teilen macht glücklich. Steht heute Morgen auf dem Schnipsel meines Yogi-Tee-Beutels. Dieser Spruch bringt mich gedanklich zu einem Gespräch, das ich gestern mit meinem Freund in der Küche führte. Beides sind wir sehr lebensbejahende Menschen. Beide leben wir dieselben Werte und Normenvorstellungen und haben grundsätzlich gute Laune. Auch arbeiten wir mit Menschen, was wir wirklich gerne tun. Und wir lieben und leben unsere Arbeit. Im Gespräch bemerken wir, dass wir das Montagsphänomen überhaupt nicht mögen. Kennt ihr das? Man kommt mit Tatendrang und Energie montags und auch an vielen anderen Tagen in der Woche zur Arbeit. Freundlich und offen sagt man einen Guten Morgen in die Runde mit einem Lächeln im Gesicht. Ein leises, verhaltenes Guten Morgen kommt aus der einen Ecke, ein böser Blick aus der anderen Ecke und verhaltene Stille aus der nächsten. Für mich und meinen Freund war das Bild der gläsernen Wand ganz präsent im Zusammenhang mit dieser Erzählung. Was würde man mit seiner Energie genau in solch ein Rennen, wenn man es wagt, mit guter Laune in den Tag zu starten? Schlechte Laune sei jedem gegönnt. Manchmal ist sie auch wirklich hilfreich, um sich in die Welt der Gedanken zurückzuziehen und dabei so viel wie möglich Ruhe vor anderen Menschen zu haben. Doch, seien wir ehrlich, ist es nicht verdammt anstrengend, so grummelig zu sein? Ich meine nicht die Menschen, die mal schlechte Laune haben. Die haben wir ja alle mal hier und da. Ich meine die, die immer aussehen wie Grumpy Cat. By the way, für alle, die Grumpy Cat nicht kennen, es lohnt sich tatsächlich, sie einmal zu googeln. Es gibt Menschen, die es in der Tat schaffen, über wirklich alles, alles zu meckern und zu nölen, den lieben langen Tag. Und wenn es auch nur das Wetter ist. Es ist zu kalt, es ist zu nass, es ist zu warm, es ist zu trocken und was einem noch alles einfällt. Manchmal ist das ja auch so, dass das Wetter nicht angenehm ist und nervt. Klar, ich mache mich davon nicht frei. Doch was kann ich daran ändern? Gerade am Wetter. Nichts. Ich kann und darf jedoch lernen, es zu nehmen, wie es ist. Vielleicht sogar mit einem Lose-to-Win-Gedanken dabei. Ja, es regnet. Und ja, es hört auch wieder auf. Wir Positiv-Energie-Menschen versuchen gerne mit unserer guten Laune anzustecken, da wir die schlechte, destruktive nicht gut ertragen können. Wir bleiben freundlich, höflich und lassen die Menschen in ihrer schlechten Laune, ohne dagegen zu reden. Ich denke dann gern für mich, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen und behalte meine positive Einstellung zum Tag. Trotzdem, und da darf man ehrlich sein, kostet es uns, gute Laune-Menschen, ziemlich viel Kraft, dagegen zu halten. Denn auch unser Akku ist nicht immer bei 100%. Ich meine nicht verbal dagegen zu halten, sondern energetisch. Dann fällt es sogar schwer, sich nicht mit in die Tiefe der Übellaunigkeit ziehen zu lassen. Wie gehst du mit solchen Miesepetern um? Lässt du dich auf Diskussionen ein oder ignorierst du sie? Ärgerst dich im Stillen jedoch trotzdem über sie? Lässt du dich einfangen von Lästereien über den Chef oder Kollegen, von Abläufen, die immer falsch geplant wurden, von anderen, nur nicht vom Stänkerer? Wie oft setzt du dich mit ins Boot der Übellaunigen und drehst mit ihnen Runden im Jammertal? Ich brauchte wirklich lange, um mich davon zu befreien, um mich frei zu machen, in meiner positiven Grundeinstellung zu bleiben und vor allem zu lernen, abzugeben. Nämlich die Stimmung, die nicht zu mir gehört und für die ich keine Verantwortung übernehmen möchte. Welche Möglichkeit habe ich nun in solch einer Situation? Zuerst einmal nehme ich sie wahr, diese Stimmung. Das bemerken viele schon, wenn sie den Raum betreten. Ich bin mir sicher, du weißt gerade genau, was ich meine, wenn die Luft so dick ist. Du kannst in die Konfrontation gehen, so wie ich es gern tue. Und trotz der dicken Luft, die dir entgegenschlägt, ein fröhliches Guten Morgen posaunen. Danach aber den Ort der Launigkeit schnellstmöglich verlassen oder meiden. Sollte es dir nicht möglich sein und du bist ein Teil dieser Einheit von Menschen, die an einer Stelle zusammenarbeiten müssen, so versuche so wenig Kontakt wie möglich zu ihnen zu haben. Bleibe allerdings im Kontakt, achtsam und wertschätzend höflich, auch trotz der Übellaunigkeit. Gesehen werden, verstanden werden und angenommen werden führt beim Gegenüber manchmal zu kleinen Wundern. Kill them with kindness. Töte sie mit Freundlichkeit. Einer meiner Lieblingssätze und so gut ich es kann, setze ich ihn um. Manchmal kann es auch ratsam sein, dem Kollegen oder der Kollegin im Stillen einmal zu fragen, ob er vielleicht Hilfe braucht bei etwas oder, jetzt Achtung, nicht, was ist denn los mit dir, zu fragen, denn das führt zu einem Rechtfertigungsdruck, der unangenehm ist, sondern in einem stillen und ruhigen Ton zu bemerken, du, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit angespannt wirkst und traurig bist. Ich möchte dir gerne meine Hilfe anbieten, wenn du sie dann brauchst. Ich höre gerade im Geiste eine Freundin über ihre Kollegin sagen, bevor ich der Hilfe anbiete oder frage, was ihr Problem ist, muss die Wüste zum Meer werden. Ja, auch solche Menschen gibt es, mit denen man auf gar keinen Fall etwas zu tun haben möchte. Obgleich ich aus meiner Vita sagen kann, gerade die ich immer am schlimmsten fand, wurden durch ein solches Gespräch die schönsten Begegnungen und besten Kollegen. Freundlichkeit und Verständnis ist oft genau das, was der Kollege oder die Kollegin vielleicht gerade braucht. Stattdessen lassen wir uns von ihrer schlechten Laune anstecken und reden hinter dem Rücken mit anderen Kollegen über sie. Zielführend für ein harmonisches Team und einen Arbeitsplatz, an dem ich gerne bin, ist diese Einstellung natürlich nicht. Versuch's doch selbst auch mal. Spring über deinen Ego-Schatten und sprich mit Grumpy Cat. Ich bin mir sicher, du wirst eine tolle Begegnung haben auf Herzensebene. Ihr Lieben, wieder mal eine Folge Lose to Win. Jetzt mittlerweile schon die 38. Die kommt mir gar nicht so vor. Aber ich danke euch trotz alledem immer wieder fürs Zuhören, für eure E-Mails, fürs Folgen bei Instagram. Freue mich natürlich auch, wenn ihr zu mir ins Coaching kommt, was jetzt auch einige schon durch den Podcast getan haben. Das finde ich natürlich immer ganz besonders klasse. Ihr könnt mich erreichen unter dianaweber@hardlightsloosewind.de oder Instagram dianaweber14114. Hinterlasst mir einfach eine Nachricht, schickt mir eine E-Mail. Auf meiner Homepage www.hardlightsloosewind.de findet ihr alle Kontaktdaten von mir. Und bleibt in diesen verrückten Zeiten wertschätzend, hilfreich, hilfsam, wie sagt man dazu? Hilfsbereit. Ich meine hilfsbereit. Bleibt gesund, bleibt wachsam und passt auf euch auf.